Yo. Cooler als du, ich bin cooler als du. Ich hab mehr Mule als du. Ich hab ne coolere Crew. Ich hör kein Tupac Shakur. Nein, ich bin cooler als du. Cooler als du. Ich bin cooler als du. Cooler als du. Cooler als du. Ich bin cooler als du. Ich hab mehr Mule als du. Ich hab ne coolere Crew. Ich hör kein Tupac Shakur. Nein, ich bin cooler als du. Ich bin cooler als du, cooler als du, cooler als du. Cooler als deine Crew. An meinem Fuß siehst du den Ferragamo-Schuh. Ich nehm Schmerztabletten, ich will mehr Tabletten. Mir ist kalt von den vielen Ketten und dem Tracken. Kannst du die Sirenen hören? Kannst du den Mercedes hören? Keiner kann uns aufhalten, wenn wir durch die City turn. Fick so viele Bitches, es macht keinen Spaß mehr. Ohne Führerschein cruise ich rum im Straßenverkehr. Ich bin der Master, Master Hustensaft. Nach der Show nehme ich drin im Luxus-Tubus Platz. Du bist kein Rapper, weil du keinen Tubus hast. Ich fick deine feste Feinde, gute Nacht. Laber mich nicht voll, sprich mich nicht an. Hustensaft, du bist ein Superstar. Gut erkannt. Und jetzt nutz den Schwanz, wenn du ne geile Bitch bist. Ich bin am Ballen und ich rede nicht von Cricket. Cooler als du, ich bin cooler als du. Ich hab mehr Mule als du. Ich hab ne coolere Crew. Ich hör kein Tupac Shakur. Nein, ich bin cooler als du. Cooler als du. Ich bin cooler als du. Cooler als du. Cooler als du. Ich bin cooler als du. Ich hab mehr Mule als du. Ich hab ne coolere Crew. Ich hör kein Tupac Shakur. Nein, ich bin cooler als du. Cooler als du. Ich bin cooler als du. Cooler als du. Cooler als du. Ich bin der coolere Guy. Deine Schwester zieht sich aus und sagt, du bist so fly. Ist mir scheißegal, was die anderen sagen. Ich werf den Köder aus und hab Geldscheine dran am Haken. Du musst im Garten haken, ich lass mir den Harten blasen. Ich bin Hustensaft Jüngling, keiner hat mir was zu sagen. Ich bin der CEO, du bist der Arbeitnehmer. Ich bin der Arbeitgeber, sitz im neuen Panamera. Setz auf Risiko, mache trotzdem easy dough. Ich trag Versace Mantel und du kaufst bei Uniqlo. Du machst ein Studium und hast einen Einserschnitt, aber trotzdem ist deine Bitch gleich meine Bitch. Cooler als du, cooler als deine